Abschnitt 3 aus David Copperfield, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel, Teil 2. An einem Herbstmorgen war ich mit meiner Mutter in dem Garten vor dem Hause, als Mr. Murdstone, ich kannte ihn jetzt unter diesem Namen, vorbeigeritten kam. Er hielt sein Pferd an, um meine Mutter zu begrüßen, und sagte, er reite nach Lowestoft, um einige Freunde zu besuchen, die dort eine Yacht hätten, und machte scherzend den Vorschlag, mich vor sich auf den Sattel zu nehmen, wenn ich an dem Ritt gefallen fände. Das Wetter war so wunderschön und dem Pferde schien die Aussicht auf den Ritt sehr zu gefallen, wie es schnaubend und stampfend vor der Gartentür stand, dass ich große Lust fühlte, mitzureiten. Die Mutter schickte mich daher mit Peggotty hinauf zum Anziehen und unterdessen stieg Mr. Murdstone ab und ging, die Zügel über den Arm geworfen, langsam vor dem Hagedornzaun auf und ab, während meine Mutter auf der inneren Seite mit ihm Schritt hielt. Ich erinnere mich noch, wie Peggotty und ich aus dem kleinen Fenster auf sie hinabguckten. Ich besinne mich auch noch, wie eifrig sie bei ihrem Spaziergange in den Hagedornzaun guckten und wie Peggotty, die vorher in der besten Laune gewesen, in einem Augenblick ganz ärgerlich wurde und mein Haar recht derb gegen den Strich bürstete. Mr. Murdstone und ich waren bald unterwegs und trabten auf dem grünen Rasen an der Seite neben der Landstraße dahin. Er hielt mich mit einem Arm und ich glaube nicht, dass ich besonders unruhig war, aber ich konnte mich nicht entschließen, vor ihm sitzen zu bleiben, ohne manchmal den Kopf umzuwenden und ihm ins Gesicht zu sehen. Er hatte jene Art von seichten, schwarzen Augen, ich habe kein besseres Wort für ein Auge, das keine Tiefe hat, in welche man hineinblicken kann, welche, wenn sie nachsinnen, durch irgendeine Eigentümlichkeit des Lichts zu schielen scheinen. Mehrmals, wenn ich ihn ansah, bemerkte ich diesen Blick mit einer Art Scheu und grübelte nach, worüber er wohl so tief nachdenken möge. Sein Haar und sein Bart waren in der Nähe betrachtet noch schwärzer und dichter, als ich geglaubt hatte. Die starken Kinnladen und die schwarzen Punkte, die von dem sorgfältig rasierten Barte übrig blieben, erinnerten mich an eine Wachsfigur, die vor einem halben Jahre in unserer Gegend gezeigt worden war. Dieses, seine regelmäßigen Augenbrauen und das schöne Weiß, Schwarz und Braun seines Teints, verwünscht sei sein Teint und sein Gedächtnis, machte, dass ich ihn trotz meiner bangen Ahnungen für einen sehr schönen Mann hielt. Ich bezweifle gar nicht, dass meine arme, gute Mutter ganz derselben Meinung war. Wir gingen nach einem Gasthofe am Meere, wo zwei Herren in einem eigenen Zimmer Zigarren rauchten. Jeder von ihnen lag auf mindestens 4 Stühlen und hatte eine zottige Matrosenjacke an. In einer Ecke lagen auf einem Haufen übereinander Überröcke und Lotsenjacke und eine Flagge. Sie stolperten beide in die Höhe, als wir eintraten, und riefen, »Holla, Murdstone, wir dachten, ihr wäre tot!« »Noch nicht«, sagte Mr. Murdstone. »Und wer ist dieser kleine Prinz?« fragte einer der Herren und fasste mich beim Arme. »Das ist Davy«, gab Mr. Murdstone zur Antwort. »Davy, was?« sagte der Herr. »Jones?« »Copperfield«, sagte Mr. Murdstone. »Was, der himmlischen Mrs. Copperfield Beigabe?« rief der Herr. »Von der reizenden kleinen Witwe?« »Quinion«, sagte Mr. Murdstone, »bitte mit Vorsicht, jemand ist schlau.« »Wer?« fragte der Herr lachend. Ich blickte rasch auf, denn ich war neugierig, es zu erfahren. »Bloß Brooks von Sheffield«, sagte Mr. Murdstone. Ich fühlte mich ordentlich erleichtert, als ich erfuhr, dass es bloß Brooks von Sheffield sei. Denn anfangs glaubte ich wirklich, man meine mich. Mr. Brooks von Sheffield schien außerordentlich komische Erinnerungen zu erregen, denn beide Herren lachten recht herzlich, als sie seinen Namen hörten, und auch Mr. Murdstone blieb nicht ernst. Nach einigem Lachen sagte der Herr, den er Quinion genannt hatte, »Und was ist das Mr. Brooks von Sheffield Meinung über das beabsichtigte Geschäft?« »Ich weiß nicht, ob Brooks vor der Hand viel davon weiß«, entgegnete Mr. Murdstone, »aber ich glaube, im Allgemeinen ist er ihm nicht besonders günstig.« Darüber wurde viel gelacht und Mr. Quinion sagte, er wolle nach Sherry klingeln, um auf Brooks Gesundheit zu trinken. Das tat er, und als der Wein kam, schenkte er mir ein Gläschen voll ein, hieß mich aufstehen und vor dem Trinken sagen, »Verwirrung den Plänen des Mr. Brooks von Sheffield!« Der Toast wurde mit großem Beifall und so herzlichem Gelächter aufgenommen, dass ich selbst mitlachen musste, worüber sie noch mehr lachten. Kurz, wir waren ganz gemütlich miteinander. Wir gingen hierauf an den Klippen des Strandes spazieren und setzten uns ins Gras und guckten durch das Teleskop. Ich konnte nicht sehen, als sie es mir vor das Auge hielten, obgleich ich so tat, und dann kehrten wir nach dem Gasthofe zurück, um zeitig zum Mittag zu essen. Während unseres Spaziergangs rauchten die beiden Herren in einem Fort, was nach dem Dufte ihrer Lotsenjacken zu urteilen sie unaufhörlich seit dem Tage getan haben mussten, an dem sie die Jacken vom Schneider erhielten. Ich darf nicht vergessen, dass wir auch die Yacht besuchten, wo sie alle drei in die Kajüte hinabgingen und sich mit einigen Papieren zu tun machten. Ich sah sie sehr beschäftigt, als ich durch das offene Lukenfenster hinabblickte. Diese ganze Zeit über ließen sie mich in Gesellschaft eines sehr hübschen Mannes mit einem sehr starken Schopf von roten Haaren und einem sehr kleinen lackierten Hut darauf. Er hatte ein bunt gestreiftes Hemd mit dem Worte »Seemöwe« in großen Buchstaben quer über die Brust an. Ich glaubte, es sei sein Name, und er schreibe ihn auf die Brust, weil er auf dem Schiffe wohnte und seinen Namen an keiner Haustür schlagen konnte. Als ich ihn aber Mr. Seemöwe nannte, sagte er, das Schiff heiße so. Den ganzen Tag über sah ich, dass Mr. Murdstone ernster und gesetzter war als die anderen beiden Herren. Diese waren sehr lustig und ungeniert. Sie trieben ihren Scherz miteinander, aber selten mit ihm. Er schien mir gescheiter und kälter als sie, und sie mochten ihn ziemlich mit denselben Gefühlen betrachten wie ich. Ich bemerkte, dass Mr. Quinion ein- oder zweimal, wenn er sprach, einen Seitenblick auf Mr. Murdstone warf, wie um zu sehen, ob er nicht unzufrieden sei, und dass er einmal, als Mr. Passnetch, so hieß der andere, sehr laut wurde, diesen auf den Fuß trat und ihm heimlich mit den Augen winkte, auf Mr. Murdstone zu achten, der stumm und finster neben ihm saß. Auch kann ich mich nicht erinnern, dass Mr. Murdstone den ganzen Tag über gelacht hätte, außer über den Witz mit Brooks von Sheffield, und das war beiläufig gesagt sein eigener Witz. Gegen Abend traten wir wieder den Heimweg an. Es war ein sehr schöner Abend, und meine Mutter und er machten einen zweiten Spaziergang am Hagedornzaun, während sie mich zum Tee hinaufschickte. Als er fort war, frug mich meine Mutter aus über das, was ich den Tag über gesehen und gehört hatte. Ich erzählte, was sie über sie geäußert hatten, und sie lachte und sagte, es wären unverschämte Menschen, die Unsinn schwatzten. Aber ich wusste, dass es ihr Vergnügen machte. Ich wusste es damals gerade so gut wie jetzt. Ich benutzte die Gelegenheit, um sie zu fragen, ob sie einen gewissen Mr. Brooks von Sheffield kenne, aber sie erwiderte, nein, sie glaubte aber, es müsse ein Stahlwarenfabrikant sein. Kann ich von ihrem Gesicht, so sehr ich Grund habe, mich dessen als sehr verändert zu erinnern, und obgleich ich weiß, dass sie tot ist, sagen, es sei nicht mehr, wenn es hier in diesem Augenblick so deutlich vor mich tritt, wie jedes andere Gesicht, das ich auf der Straße ansehe? Kann ich von ihrer unschuldsvollen und mädchenhaften Schönheit sagen, sie sei verwelkt und nicht mehr, wenn ihr Atem jetzt meine Wange berührt, wie er es an jenem Abend tat? Kann ich sagen, sie habe sich jemals verändert, wenn meine Erinnerung sie nur so ins Leben zurückbringt und, seiner lieben Jugendzeit getreuer als ich und als der Mensch überhaupt ist, immer noch an dem festhält, was ihr damals wert war? Ich beschreibe sie genau so, wie sie war, als ich nach dieser Unterhaltung zu Bett gegangen war und sie noch einmal zu mir kam, um mir gute Nacht zu sagen. Sie kniete neben meinem Bett nieder, legte das Kinn auf ihre Hände und sagte lachend: »Was sagten Sie, Davy? Sag es noch einmal. Ich kann es nicht glauben.« »Himmlisch«, fing ich an. Meine Mutter legte mir die Hand auf den Mund. »Himmlisch gewiss nicht«, sagte sie lachend. »Himmlisch kann es nicht gewesen sein, Davy. Jetzt weiß ich, dass das nicht so ist.« »Doch, himmlische Mrs. Copperfield«, wiederholte ich standhaft. »Und reizend.« »Nein, nein, reizend gewiss nicht, nicht reizend«, unterbrach mich meine Mutter und legte mir wieder die Hand auf den Mund. »Und Sie sagten es doch, reizende kleine Witwe.« »Was für närrische, unverschämte Menschen«, rief meine Mutter lachend und bedeckte ihr Gesicht mit den Händen. »Wie lächerlich, nicht wahr? Lieber Davy, nun ma. Sage Peggotty nichts davon, sie könnte böse auf sie werden. Ich bin auch gar sehr böse auf sie, aber es ist besser, Peggotty erfährt nichts davon.« Ich versprach es natürlich und wir küssten uns noch vielmals zum Abschied und ich lag bald im festen Schlafe. Es kommt mir jetzt noch vor, als ob mir Peggotty am Tage darauf den seltsamen Vorschlag gemacht hätte, den ich sogleich erzählen will, aber wahrscheinlich geschah es 2 Monate später. Wir saßen wieder eines Abends, als meine Mutter auf Besuch war, in Gesellschaft mit dem Strumpfe, dem Ellenmaß, dem Stückchen Wachslicht und dem Arbeitskästchen mit der St. Paul's Kirche auf dem Deckel und dem Krokodilenbuch, als Peggotty, nachdem sie mich mehrmals angeblickt und den Mund aufgetan hatte, als ob sie sprechen wollte, ohne dazu zu kommen, was ich für Gähnen hielt, sonst hätte es mich beunruhigt, endlich mit schmeichelnder Stimme sagte: »Master Davy, wie wäre es denn, wenn du mit mir auf 14 Tage meinen Bruder in Yarmouth besuchtest? Wäre das nicht herrlich?« »Ist dein Bruder ein angenehmer Mann, Peggotty?« frug ich. »Oh, was für ein angenehmer Mann«, rief Peggotty und hielt die Hände in die Höhe. »Dann ist das Meer da und die Boote und Schiffe und die Fischer und der Strand und Ham als Spielkamerad.« Ham war Peggottys Neffe, der schon in meinem ersten Kapitel vorgekommen ist. Ihre Aufzählung der Freuden von Yarmouth versetzte mich ganz in Aufregung und ich erwiderte, dass es freilich herrlich wäre, aber was wohl die Mutter dazu sagen würde. »Ich will eine Guinee wetten«, sagte Peggotty, »dass sie uns Erlaubnis dazu gibt. Wenn du willst, frage ich sie, sobald sie nach Hause kommt.« »Aber was soll sie machen, während wir fort sind?«, sagte ich und legte meinen Ellbogen auf den Tisch, um die Sache gründlich durchzusprechen. »Sie kann doch nicht allein bleiben.« Wenn Peggotty ganz plötzlich nach einem Loche in der Hacke des Strumpfes guckte, so muß es wahrhaftig ganz klein und des Stopfens nicht wert gewesen sein. »Peggotty, ich sage, sie kann doch nicht allein bleiben.« »Oh, du meine Güte«, sagte Peggotty und sah mich endlich wieder an. »Weißt du es noch nicht? Sie geht auf 14 Tage zum Besuch zu Mrs. Graper. Mrs. Graper bekommt viele, viele Gäste.« Da es so war, war ich ganz bereit zur Reise. In der größten Ungeduld wartete ich, bis meine Mutter von Mrs. Graper, denn das war die Nachbarin, nach Hause kam, um zu erfahren, ob sie mit dem großen Gedanken einverstanden sei. Ohne so überrascht zu sein, als ich erwartet hatte, ging meine Mutter bereitwillig darauf ein, und die Sache wurde diesen Abend noch abgemacht und Wohnung und Kost für mich während der 14 Tage bezahlt. Der Tag der Abreise kam bald. Er war so nahe angesetzt, dass er selbst für mich bald kam, obgleich ich von stürmischer Ungeduld erfüllt war und fast fürchtete, ein Erdbeben oder ein feuerspeiender Berg oder eine andere große Katastrophe könnte die Reise verhindern. Wir sollten mit einem Fuhrmann reisen, der diesen Morgen nach dem Frühstück abfuhr. Ich hätte viel Geld für die Erlaubnis gegeben, mich über Nacht in den Mantel wickeln und mit Hut und Stiefeln schlafen zu dürfen. Es rührt mir jetzt noch das Herz, obgleich ich es in kalten Worten erzähle, wenn ich daran denke, wie ungeduldig ich mich von dem glücklichen heimischen Herd wegsehnte und wie wenig ich ahnte, wie viel ich auf immer verlieren sollte. Es freut mich, wenn ich daran denke, dass als der Wagen vor der Türe stand und meine Mutter mich küsste, meine zärtliche Liebe zu ihr und zu dem alten Hause, das ich noch nie verlassen hatte, mich weinen machte. Es freut mich zu wissen, dass auch meine Mutter weinte und dass ich ihr Herz gegen das meinige schlagen fühlte. Es freut mich, wenn ich daran denke, dass, als der Wagen fortfuhr, meine Mutter noch einmal zur Gartentür herauskam und dem Fuhrmann zurief zu halten, damit sie mich noch einmal küssen könne. Ich denke mit einem wohltuenden Gefühl an die Innigkeit und Liebe zurück, mit der sie mir ins Gesicht blickte und mir noch einen letzten Abschiedskuss gab. Als sie uns nachblickend mitten auf der Straße stand, trat Mr. Murdstone zu ihr und schien ihr Vorstellungen über ihre große Erregtheit zu machen. Ich blickte um die Plane des Wagens nach ihr zurück und wunderte mich, was ihn eigentlich die ganze Sache anging. Peggotty, die auf der anderen Seite aus dem Wagen heraussah, schien nichts weniger als zufrieden zu sein, wie ihr Gesicht verriet, als sie wieder ruhig im Wagen saß. Ich saß eine Zeit lang stumm neben Peggotty, ernstlich beschäftigt mit der Lösung der Frage, ob im Falle sie mich vom Hause entführen sollte, wie den Knaben im Märchen, ich imstande sein werde, meine Heimat vermittels der Knöpfe, welche sie verlor, wieder zu erreichen. Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 19. November 2024.